Kapitel 1. Ich will nicht weg. Kolja, wo bist du? Frühstück. Du bist schon wieder zu spät. Trink deinen Tee und iss ein Brötchen. Mach keinen Stress, Mama. Warum muss ich aufstehen? Ich habe doch heute die erste Stunde frei. Aber wir haben nicht frei. Koljas Geschwister, Boris, Dennis und Alina, müssen gehen. Boris und Alina gehen zur Schule und sie bringen Dennis zum Kindergarten. Kolja ist noch müde und sauer. Er muss erst in einer halben Stunde zum Bus gehen. Er macht das Radio an und will frühstücken. Kolja, mach die Musik leise, das nervt! Kolja sagt nichts. Er geht in sein Zimmer und nimmt seinen Player. So kann er seine Musik hören, ganz laut. Aber was ist das? Auf dem Tisch liegt eine Zeitung. Kolja liest: Autohaus Schnell, Audi und VW-Werkstatt, 68618 Glücksdorf. Wir suchen einen Mechaniker. Chef in der Werkstatt. 2400 Euro pro Monat. 0592 87 69 482. Mama, was ist das? Papa sucht eine neue Arbeit. Er möchte die Werkstatt ansehen. Da bekommt er mehr Geld. Und wo ist Glücksdorf? Das weiß ich nicht. Ich will nicht weg von hier. Ich weiß, Kolja, aber Papa braucht eine andere Arbeit. Und wir? Die Mutter sagt nichts mehr. Kolja isst sein Frühstück. Dann nimmt er den Rucksack für die Schule und geht.